Sie werden mit Ihrem Sohn sprechen können. Aber egal, was Sie tun, öffnen Sie niemals die Tür. Bist du das? Mami? Du fehlst mir auch, Mami. Dass die Tür des Tempels der Schlüssel zur Welt der Türken ist. We'll be right back. Don't you? Crew Mess.